Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Dresden, 13. Januar 1788. Zuerst ein paar Worte über deine Ideen von schriftstellerischer Tätigkeit, die zu meinem Erstaunen schrecklich prosaisch geworden sind. Wenn dies eine Folge der Weimarschen Kultur ist, so hat sie an dir eben kein Meisterstück gemacht. Ich begreife wohl, dass es dort von Dichterlingen wimmeln mag und dass die guten Köpfe bei solchen Menschen allerlei Predigten von Gründlichkeit, Nutzen, sicherem Auskommen und dergleichen für nötig gefunden haben. Gemeinplätze dieser Art können nach und nach so gangbar geworden sein, dass sie für das Glaubensbekenntnis jeder reifen, ausgebildeten Vernunft gehalten werden, dass es jugendlich romanhaft, lächerlich erscheint, an ihrer Allgemeinheit zu zweifeln. Dazu kommt, dass vielleicht Männer von entschiedenem Talent, die du hochschätzest, aus wirklichem Kleinmut oder affektierter Bescheidenheit ihre dichterischen Arbeiten herabwürdigen, sie für Spiele des Geistes zur Ausfüllung müßiger Stunden ausgeben und wer weiß welchen anderen nützlichen Beschäftigungen einen höheren Rang einräumen. Aber dass dergleichen Armseligkeiten auf dich so viel Einfluss haben, ist mir unbegreiflich. Wie viel fehlt noch? So schämst du dich, bloß zur Kurzweil anderer Menschen zu existieren und wagst es kaum, einem Brotbäcker unter die Augen zu treten. Also keine Spur mehr von jenen Ideen über Dichterwert und Dichterberuf, über die wir längst einverstanden waren. Willst du dich selbst zum Handlanger für die niedrigen Bedürfnisse gemeiner Menschen herabwürdigen, wenn du berufen bist, über Geister zu herrschen? War es Voltaires größtes Verdienst, die Neugierde einiger Müßiggänger, den Geschichtsforschern hat er schwerlich Genüge getan, über Ludwig den 14. und Karl den 12. auf eine angenehmere Art zu befriedigen und kann dich die Würde seines schriftstellerischen Wirkungskreises, sein Einfluss auf die Veredelung der besten Köpfe seines Zeitalters nicht mehr begeistern? Verzweifelst du an der Wirkung deiner Produkte, weil sie nicht laut genug worden ist, um die kalten Urteile der Menschen, unter denen du lebst, zu übertäuben? Erwartest du Enthusiasmus, wo der Geist der Akademien herrscht, wo jedes hervorstechende Verdienst für einen Eingriff in usurpierte Zelebritäten oder in das Monopol des Talents angesehen wird? Ich eifere nicht wider deine historische Arbeit, sondern wider die ängstliche Art ihrer Behandlung, wider die kleinlichen Rücksichten, die du dabei zu nehmen scheinst. Ich leugne nicht, dass Geschichte einen Geist höherer Art beschäftigen kann, aber er muss seinen Stoff zu sich erheben, nicht zu ihm herabsinken. Er stellt den Zusammenhang der Begebenheiten dar, wie er in einem vollkommenen Wesen auf einem höheren Standpunkte zu einem großen Gemälde sich bildet. das zur Vollständigkeit eines solchen Gemäldes auch mikroskopische Untersuchungen nötig sind, gebe ich zu. Aber es gibt eine Grenze, wo die Einheit des Ganzen durch den Reichtum des Details verloren geht, und dies ist's, was ich bei deiner Arbeit fürchte. Es ist leicht, sich über den Wert einer Entdeckung zu täuschen, die viel Mühe gekostet hat, und soll es mich nicht verdrießen, wenn du das höhere Verdienst, das du deiner Geschichte geben könntest, einem Niedern aufopfertest? Was deine Äußerungen über bürgerliche und häusliche Existenz betrifft, so kommt alles auf Berechnung der Genüsse an, die du als Schriftsteller oder als Mensch und Gatte zu erwarten hast. Die Vergleichung kannst du selbst allein anstellen, weil es dabei auf das Gefühl deiner Kräfte und auf deine Hoffnungen vom Erfolge deiner Arbeiten ankommt, dass du bei deinem Streben nach bürgerlicher und häuslicher Glückseligkeit von den Vorteilen deiner schriftstellerischen Existenz nicht wenig aufopfern musst, bin ich überzeugt. Prüfe dich nur, ob du diese Opfer nie bereuen würdest, wenn es zu spät wäre. Ökonomische Unabhängigkeit und Sicherheit über die Befriedigung deiner Bedürfnisse ist dir notwendig, aber diese ist mit deiner Vollendung als Künstler zu vereinigen. Der Merkur, einige dramatische Arbeiten, Rezensionen in der Literaturzeitung und so weiter sind Mittel zu diesem Zwecke, die deine Kräfte nicht aufzehren und deinen Geist nicht niederdrücken. Aber zur Gründung des Wohlstandes einer Familie wird mehr erfordert. Findest du ein Mädchen mit Geld, so ist wieder zu berechnen, ob die Vorteile des Überflusses dir das ersetzen können, was du vielleicht an häuslichen Freuden entbehrst. Was ich übrigens von deinen Heiratsentwürfen denke, habe ich dir neulich, als du mir von der Wieland schriebst, schon weitläufig eröffnet und kann jetzt nichts tun, als mich darauf beziehen. Deine missmütige Laune hat mir weh getan. Geh ihr nur herzhaft zu Leibe, vielleicht verschwindet sie, sobald du ihre Veranlassung auffindest. Wir alle wünschen dir Heiterkeit und Zutrauen zu dir selbst. Es gibt Menschen genug, denen du teurer bist, als du vielleicht glaubst. Nur verkennst du vielleicht ihre Äußerungen oder setzest dich nicht allemal an ihre Stelle. Lebe wohl. Viele Grüße von den andern. K.